Nummer 5. Ich bin Studentin und lebe mit zwei Freunden in einer Drei-Zimmer-Wohnung im Zentrum. Die Wohnung ist nicht groß, aber schön.